Ich erwiderte, wie es scheint, sind Sie gegenteiliger Meinung. Sonst würde uns nicht Ihr Spiegelbild der Talmud kundtun. Die Israeliten sind vor Gott angenehmer als die Engel. Oder die Welt ist allein der Israeliten wegen geschaffen worden. Oder wer einem Juden einen Backenstreich gibt, hat Gott selbst geschlagen. Oder die Sonne bescheint die Erde, der Regen befruchtet sie, nur weil Israeliten darauf wohnen. Und dergleichen Bescheidenheiten mehr. Auch hätte der Rabbiner Goldmann vor ein paar Jahren schwerlich in seiner Rede gesagt, die Juden sind geistige Aristokraten, ein Volk von Königen. Ich muss gestehen, der Haufen Könige, den ich neulich über und über verdreckt auf dem Straubinger Schweinemarkt mit Händen und Füßen feilschen sah, machte mir nicht gerade den fürstlichsten Eindruck. Nicht einmal an meinen Liebling, dem Rechtsanwalt Dr. Lewinger, habe ich bis jetzt das spezifisch Königliche entdecken können. Es müsste denn sein, dass es mir bei all meinen Prozessen mit ihm in der Hitze des Gefechtes gänzlich entgangen wäre. Aua hat es, stark sogar, überhaupt schon die Erscheinung. Aber er ist ja kein Jude, sondern auch so ein Affe, wofür der Talmud im Vergleich zu den Menschen, das heißt zu den Israeliten, jeden Nichtjuden anspricht. Sein inniger Verkehr mit den Hebräern lässt allerdings darauf schließen, dass er sich aus dieser Rangliste nichts macht. Nun, jeder nach seinem Geschmack. Für den jüdischen Größenwahn gibt es, glaube ich, nicht einmal in einem medizinischen Lexikon den erschöpfenden Ausdruck, versetzte er. Aber wie Sie ihn verbergen können, fabelhaft diese Verstellungsgabe. Manchmal freilich blitzt er doch durch. »Was denken Sie denn?« hörte ich kürzlich ein kleines Judenmädchen aufs Tiefste beleidigt sagen, als es gefragt worden war, ob es protestantisch oder katholisch sei. »Ich bin Jüdin!« Nebendran machte der Vater unterdessen einen Bückling nach dem anderen. »Ja, ja, der Nutzen. Wenn er sich lohnt, dann wird der jüdische König zum Spulwurm.« Ich entgegnete, »Wer das weiß, möchte jedes Mal die Kränke kriegen, wenn er so einen Stinkjuden wie kameradschaftlich mit unseren Arbeitern beisammen sieht. Genossen, lieber Freund und womöglich gar du. Heimlich aber die grenzenloseste Verachtung. Und die guten Leute glauben Wunder, was sie ihm wert sind. Es ist zum Verzweifeln. Solange sie in ihren eigenen Reihen die Zuhälter des Juden zu Führern haben, sagte er, werden sie seine Absicht ebenso wenig erkennen wie die übrigen Schichten, bei denen ausnahmslos das Gleiche der Fall ist. Eine Zeit lang war von nichts anderem als von der Intelligenz der Arbeiter die Rede. Jetzt ist es davon merkwürdig still geworden. Der Mohr hat eben seine Schuldigkeit so ziemlich getan. Eine nette Intelligenz das, die nicht über das Scheuleder der Partei hinauszuäugen vermag. Aber der Zweck wurde erreicht. Der Arbeiter hielt sich für Wunder wie gebildet und nahm das ihm Eingetrichterte für die eigene Weisheit. Vor lauter Intelligenz ging sein gesunder Menschenverstand in die Brüche. Wenn ich so einen verbohrten Marxisten auseinandersetze, da schau her, da ist der französische Sozialist Fourier, über den hat dein großer August Bebel geschrieben, er hat ihn eine genial angelegte Natur mit dem wärmsten Herzen für die Menschheit genannt. Aber die Stelle, wo der Fourier die Juden, die ihm alle ohne Ausnahme Schmarotzer, Händler, Wucherer und so weiter sind, an die Kandare genommen wissen will, die hat er weggelassen. Wenn ich ihm das sage, was tut er? Alles, nur nicht das, was jeder halbwegs klare Kopf ohne weiteres tun würde. Stutzig werden, den Bebel sich etwas genauer betrachten, nachgrübeln, warum der glühende Verehrer des Fourier gerade da, wo es gegen die Juden geht, die Begeisterung mitsamt der Sprache verlor. Möglich, dass er nicht den richtigen Schluss zöge. Aber er hätte doch wenigstens einmal selbstständig gedacht. Statt ewig bloß nachzubeten, sein verstopfter Gehirnapparat wäre endlich wieder im Laufen und es bestünde die Hoffnung auf ein immer flotteres Tempo und immer bessere Resultate. Ich betonte, aufklären, unermüdlich aufklären, es gibt kein anderes Mittel. Ich kann's den Arbeitern nachfühlen, dass sie den Hurra-Patriotismus der Reaktionäre, sprich Aktionäre, gründlich satt haben. Aber noch viel weniger scheint mir, wird es ihr Wunsch sein, vom Regen in die Traufe zu kommen. Um das zu vermeiden, müssen sie sich schon entschließen, die Augen etwas besser aufzumachen. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, werfen sie sich in die Brust und sind nach 4 Jahren Revolution nicht imstande, auch nur einen einzigen Wucherer zum Stillstand zu bringen. Es wäre an der Zeit, dass sie merkten, wie mit ihnen Schindluder getrieben wird. Heines Gedicht »Die Weber« wurde ihnen zu einem Leib- und Magenlied aufgeschmust. »Deutschland, wir weben dein Leichentuch«. Was der Judenbengel damit sagen wollte, verstehen sie nicht. Schlagt Deutschland tot und lasst euch dann mitbegraben. Oder am Ende nicht? Ich würde meine Hand waschen, wenn mich das souveräne Volk mit seinem Händedruck beehrt hätte, spuckte dieser geistige Aristokrat gegen Ende seines Lebens vor der Arbeiterbewegung aus. In der Heine-Ausgabe der Marxisten scheinen zahllose Stellen überklebt zu sein. Parteidisziplin. Die Hand würde er sich waschen, dieser Schmierfink, höhnte er. Da hast du aber wieder mal den ganzen jüdischen Hochmut. Nichts, aber auch gar nichts anderes können, als mit der weinerlichsten Stimme von der Welt Gift über Gift verspritzen und dabei eine Arroganz, die ins Aschgraue geht. Es stimmt, es liegt im Wesen der Juden, nicht im Talmud. Der ist bloß dazu da, dass sie nicht aus der Übung kommen. Ich wies nach, sie schreiben es ja selbst, rundheraus. Der Talmud charakterisiert die jüdische Psyche ebenso scharf wie treffend, stand in einem der ersten Judenblätter. Anscheinend denken sie, Vater sieht's ja nicht. Wer liest auch im Talmud? Unsere Staatsmänner haben zu tun, um mit der Kurzmaler fertig zu werden. Im Grunde, überlegte er, ist der Talmud weiter nichts als eine umfassende Ausdeutung der alttestamentarischen Judenmoral, würde also schon deshalb dem angeborenen jüdischen Charakter entsprechen. Wenn zum Beispiel ein Psalm den Jehova zu seinen Juden sagen lässt, ihr seid Götter, so zieht der Talmud nur die Folgerung daraus mit seiner Behauptung, wer einen Israeliten schlage, habe Gott selbst geschlagen. Und wenn im Alten Testament die nicht-jüdischen Knechte und Mägde jedes Mal hinter den Schafen, Eseln und Kamelen aufgezählt werden, so gibt der Talmud bloß den Grund für diese boshafte Rangordnung an, indem er alle Nicht-Juden für Affen und Schweine erklärt. Ich ergänzte, das Buch Sirach heult, erschrecke alle Völker, hebe deine Hand auf gegen die Fremden, dass sie deine Macht sehen. Der Zorn des Feuers muss sie verbrennen, zerschmettern den Kopf der Fürsten, die uns Feind sind. Und der Schulchan Aruch rast, gib aus, o Herr, deinen Grimm über die Goyim, welche dich nicht kennen, über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen, verfolge sie im Zorne und tilge sie unter Gottes Himmel. Beide Stellen enthalten die gleiche Drohung, nur mit dem Unterschied, dass der Schulchan Aruch konsequent betont, dass alle, die nicht auf den Jehova schwören, ausgerottet werden müssen.